das war einmal ein kleiner Junge und der war schon dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Denn der spielte ständig nur bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, was für ein dummer Ficht. Das war einmal ein alter Mann und der klang so viel rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum. Und im Suff brachte dieser Mann jemand um, um, um, um. Aber das geht doch gar Eine schöne Nacht, da brachte er sich um, um, um, um, um, um.